Toten Leben entwachen und zeigt sich kräftig in dir schaffen, mir Welten längst geschlossen und dass wir im Glauben Hilfe finden. Die Toten lebend machen.